Berlin unter den Linden, da steht ein Monument von unserem großen König Friedrich, den jeder gute Deutsche kennt. Wie oft bin ich dort gewesen, bei Regen und Sonnenschein, und dann fielen mir immer wieder die schönen Worte ein. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preußen wieder. Hilf mit deiner starken Hand unserem armen Vaterland. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preußen wieder. Lass in diesen miesen Zeiten den Bundeskanzler weiterreiten. Generäle, ach, wie brauchten wir sie jetzt? Oh man, unser Volk verleumdet, gegen unsere Wehrmacht hetzt. Käm ein Seidlitz hoch zu Pferde, die ganze Bande machte Kusch. Und dann rauf auf das Gesindel, wie ein Zieten aus dem Busch. Großer Friedrich, steig hernieder und regiere Preußen wieder. Hilf mit deiner starken Hand unserem armen Vaterland. Großer Friedrich, steig hernieder und regiere Preußen wieder. Lass in diesen miesen Zeiten den Scharping auf den Balkan reiten. Deutschland ist in einer furchtbaren Krise. Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden und das Gesicht von Europa verändern wird. Vor ihrer Entscheidung muss man furchtbare Zufälle bestehen. Aber nach ihrer Entwicklung klärt sich der Himmel auf und wird heiter. Und wie groß auch die Zahl meiner Feinde ist, ich vertraue auf meine gute Sache und die bewundernswerte Tapferkeit der Truppen, vom Marschall bis zum jüngsten Soldaten. Die Armee greift an!